Erster kommt, wir wollen Gott loben. Wir wollen dem Felsen singen. Er hilft uns. Zweiter, wir wollen ihm danken. Wir wollen ihm Lieder singen. Dritter, denn Gott ist groß. Er ist König über alle Götter. Vierter, die Erde ist in seiner Hand. Die hohen Berge gehören ihm. Fünfter, das Meer gehört ihm. Er hat es gemacht. Er hat auch das Land gemacht. Sechster kommt, wir wollen uns beugen. Wir wollen vor Gott knien. Er hat uns gemacht. Siebter, er ist unser Gott. Wir sind sein Volk. Er leitet uns. Hört heute auf seine Stimme. Achter, macht euer Herz nicht hart. Seid nicht wie in Meriba und Massa. Das war in der Wüste. Neunter, dort haben eure Väter mich geprüft. Sie haben meine Taten gesehen. Zehnter, 40 Jahre war ich wütend auf sie. Ich sagte, ihr Herz ist falsch. Sie wollen meine Wege nicht wissen. Elfter, ich schwor in meinem Zorn, sie werden nicht in mein Land kommen.